war dann nur ein kurzer Blick zu mir, ein Lächeln auf ihrem Gesicht. Dann strichen ihre Finger durch ihr langes schwarzes Haar, viel mehr tat sie nicht. Doch für mich war das mehr als genug, ich bin's als Mann so gewohnt. Sie griff an mit den Waffen der Frau und ich war verloren. Schachmatt durch die Dame im Spiel, Schachmatt, weil sie mir so gefiel. Schachmatt, denn sie spielte sehr klug, Schachmatt hatte mich Zug um Zug. Sie siegt, dachte ich mir, sie spürt, dass ich verliere. Die Frau bringt mich um den Verstand. Sie war so zärtlich, beinahe wie ein kleines Kind und doch so wild wie ihr Land. Sie war so wie ein kühler Topfen Trau auf dem Gras und doch setzte sie mich in Brand. Heiß und kalt hatte sie mich erwischt seit dem ersten Augenblick. Viel zu viel ist bis heute geschehen, ich kann nicht mehr zurück. Schachmatt durch die Dame im Spiel, Schachmatt, weil sie mir so gefiel. Schachmatt, denn sie spielte sehr klug. Schachmatt hatte mich Zug um Zug. Sie siegt, dachte ich mir, sie spürt, dass ich verliere. Die Frau bringt mich um den Verstand. La la la. Sie siegt, dachte ich mir, sie spürt, dass ich verliere. Die Frau bringt mich um den Verstand.